With the 24th selection in the 2005 NFL Draft, the Green Bay Packers select Aaron Rodgers, quarterback from California. The final snap of Super Bowl 45. The Green Bay Packers have won the Super Bowl. The Lombardi Trophy is coming home. Ja, und damit herzlich willkommen zur 19. Folge vom Packers Talk Germany. Diesmal was ganz Besonderes, nämlich schon live gestreamt auf YouTube. Woche 12, wir spielen diese Woche das Rückspiel bei den Minnesota Vikings. Heute mit dabei sind der Alex. Hallöchen. Der Max. Servus. Und ich bin auch dabei, Nick. Und ja. Ja, ich habe eben schon gesagt, wir streamen das erste Mal live. Wenn es gut kommt, probieren wir das vielleicht öfter mal. Mal schauen. Dürft uns gerne am Ende vom Podcast entweder auf YouTube oder auf diversen Quellen, Facebook, Twitter, auf der Website, Instagram, wo auch immer ihr mit uns Kontakt habt, euer Feedback da lassen. Und dann wollen wir eigentlich schon anfangen. Und zwar geht's los mit dem Spiel gegen die Seahawks. Und da wollte der Alex so ein bisschen was über die Defense erzählen. Prinzipiell war unsere Defense gar nicht so schlecht aufgestellt. Kleine individuelle Fehler, wie immer. Das Problem, was ich gesehen habe, war halt irgendwo im Defensive Backfield, es fehlt halt wirklich der Safety. Der ist auch wirklich beherrscht. Der Alexander hat einen guten Job gemacht, aber... Wenn das in den Playoffs unsere Defense sein soll, dann sehe ich ein wenig schwarz. Sollten wir es in die Playoffs schaffen, ich hoffe es ja immer noch. Und zu der Seahawks Defense. Seit Jahren, seit der Legion of Boom nicht mehr so gut, wie alle immer gedacht haben, aber immer noch nicht schlecht. Und ich glaube, hätten sie den Earl Thomas in ihren, auf dem Feld gehabt, hätten wir ordentlich Probleme bekommen. Manchmal sollte, was mir halt aufgefallen ist, dass die Defense der Seahawks sehr statisch war teilweise. Da war halt zwar manchmal ein bisschen Druck, aber eine richtig gute Defense hätte Rodgers um viel mehr Schmerzen bereitet. Und da haben die echt ein paar Mal den Zeitpunkt verpasst, war nicht wirklich auf Just in Time. Ich denke mal, werden wir nächstes Wochenende so nicht sehen. Ja, ansonsten gibt's halt, kommen wir gleich auch noch zu, dass noch Rückkehrer kommen, wo ich sagen muss, das wird uns unheimlich helfen. Also da werden wir um Längen stärker werden. Und Petain macht einen Bombenjob. Das muss man einfach sagen. Seine Blitz-Schemes sind langsam alle, kommen immer besser zur Geltung. Das braucht halt auch ein bisschen Zeit bei einem neuen Defensive Coordinator. Dass das nicht auf Anhieb dann in der Saison passiert, dass das klappt, war klar. Aber jetzt langsam aber sicher merkt man, was dieser Mann einfach im Kopf hat und was er vorhat. Und das sieht schon ziemlich geil aus. Ich habe mich lange nicht mehr auf eine Defense so gefreut wie diese Saison bei jedem Spiel, weil die wirklich gute Arbeit leisten eigentlich. Die Pass Rusher arbeiten sich dumm und dämlich, holen sich ihre Sacks. Die Linebacker ackern auch, sind gut im gegen den Lauf am Arbeiten. Eigentlich sieht es ganz gut aus. Da müssen wir uns, glaube ich, keine Sorgen machen. Ja, also kann ich noch ergänzen: ganz großes Lob, Kyler Fackrell. Okay. Ich habe ihn oft genug gehatet. Ich habe ihn auch in den letzten Wochen schon oft genug gelobt. Die 3 Sacks, die er gemacht hat, waren auch, also zumindest 2 von den 3 Sacks waren auch sehr glücklich, also waren fast geschenkt, aber er hat sie gemacht. Und das haben die anderen eben nicht gemacht und da war er stabiler als sowohl Clay Matthews als auch Reggie Gilbert in dem Spiel. Und genauso auch als Nick Perry in der Vergangenheit. Ich muss mal einwerfen, dass mit dem Glück haben, dass diese Sacks noch gemacht werden konnten, hatte wenig mit Glück zu tun. Klar, auf eine Art schon, aber das meiste, was ich gesehen habe, war, dass der Rest des Teams in dem Moment so stabil gearbeitet hat und einfach Fackrell die Möglichkeit gegeben hat, noch zu reagieren, obwohl es eigentlich schon vorbei war. Und dann hat es halt funktioniert, muss man einfach sagen. Ja, also man muss auch sagen, dass allgemein viele, also die Packers sind ja Sack-Leader der Saison. Ich weiß gar nicht, ob sie es immer noch sind, jetzt nach dem Spieltag. Jedenfalls waren sie es vor dem Spieltag. Also viele dieser Sacks sind Coverage-Sacks. Also die Coverage ist einfach so gut, dass unsere Rusher, wer auch immer versucht, zum Quarterback zu kommen, irgendwann einfach da ist. Aber also zum Beispiel bei dem einen verstolpert sich der Left-Tackle so ein bisschen bei dem einen Sack von Fackrell. Und Fackrell kann problemlos einfach drum rumlaufen. Das ist dann sowas, da muss man dann das Glück haben. Aber man muss halt dann auch schnell genug zünden und eben drumherum laufen und den Quarterback zu Boden bringen. Und deshalb von mir ein großes Lob an Kyler Fackrell. Und allgemein hat die Defense relativ gut gehalten. Also vor der Halbzeit 2 Three-and-Outs, insgesamt 4 Stück. Zweimal beim Field Goal gehalten. Also war schon eigentlich eine gute Leistung. Was mir aufgefallen ist, dass es eben entweder es waren 3-and-out oder die Seahawks haben gepunktet. Also man hat es nicht geschafft, so im Lauf den Gegner zu stoppen. Entweder man ist aufs Feld gekommen, man hat den Gegner weggejagt oder man konnte es frühestens halt zum Field Goal dann schaffen. Ich denke, da muss Mike Patton, wie auch immer man ihn ausspricht, nochmal sich was überlegen, wo es so einen Schritt besser geht. Und gerade in der Red Zone haben die Seahawks 2 Red Zone Touchdowns bei dritten und mittellang, glaube ich, war es, gemacht, wo das Blitzpaket einfach nicht aufgegangen ist. Also das Problem ist, wenn man die Coverage versteckt, da haben von den amerikanischen Beatwritern habe ich ein paar Artikel sogar schon jetzt darüber gelesen oder zumindest die das angesprochen haben. Vor allem von Ben Fennell, glaube ich, der die Filmstudies für The Athletic macht. Wenn man es versteckt, dann ist auch immer das Ding, man braucht halt auch einfach 1-2 Schritte länger, um dieses Verstecke zu lösen. Also wenn ich mit 6 Leuten an der Line stehe und davon droppen 2 in die Coverage, ist klar, dass die nicht genau dastehen, als würden sie direkt schon ihrem Gegenspieler gegenüberstehen in der Man-Coverage. Dementsprechend hat man da halt Nachteile. Gegen junge Quarterbacks funktioniert es sehr, sehr gut. Siehe Josh Allen zum Beispiel, den wir ziemlich platt gemacht haben mit sowas. Aber gegen Veterans wie Wilson oder auch gegen Matthew Stafford war es schwierig. Und auch gegen Kirk Cousins wird es später, dann wenn wir später nochmal drauf kommen, interessant werden. Ist es immer schwer, die mit sowas zu faken. Die sehen sowas dann vielleicht schneller und werfen den schnellen kurzen Pass und dann ist es schwer zu verteidigen. Ist auch so, dass wenn die es einmal gesehen haben, dann merken sie sich das und man kann sie dann schwieriger beim zweiten Mal verwirren. Das heißt, am Anfang läuft es dann vielleicht ganz gut für die Defense, aber wenn sie irgendwann mal das Konzept durchschaut haben, was die Packers in dem Spiel planen, dann wird das Ganze auch etwas schwieriger. Gegen Russell Wilson hat es ja auch nur so semi gut funktioniert und ich denke auch, dass es genau nächste Woche gegen Kirk Cousins schwierig wird. Und das Potenzial von der Defense ist auf jeden Fall da. Aber ich weiß nicht genau, ob da brutale defensive Statistiken und Sacks und Quarterback-Hits und was weiß ich was noch am Ende dastehen werden. Ich gehe auch eher davon aus, dass die Vikings da einige Yards machen werden. Ich bin ja eher so ein Fan vom Blitzen. Von mir aus kann eine Defense das ganze Spiel nur durchblitzen. Das Problem wird sein, dass im nächsten also Spiel besonders so die D-Line... Also so Don Capers Preseason-Football, einfach jeden Spielzug blitzen und dann nie wieder. Genau. Ja, eine ganze Zeit lang durchknallen. Einfach nur zerstören. Ist in Deutschland unheimlich modern momentan. Stehen ganz viele Defensive Coordinators drauf in der GFL. Kann klappen, nur wenn du dann eine O-Line hast, die wie jetzt zum Beispiel gegen Minnesota, da musst du erstmal durchblitzen und das wird schwierig. Und wenn man eine halbe Sekunde zu lang braucht beim Blitz, dann hat Kirk Cousins dich aber sowas von, ich will jetzt nicht sagen wo, aber er kann auf jeden Fall dann findet er einen freien Mann 40 Yards tief und dann ist man mal ordentlich verbrannt und überlegt sich das dreimal, ob man das nochmal macht. Nee, richtig. Also das muss just in time alles klappen. Ansonsten wird das nichts. Ich denke mal, dass ich halte viel von diesem Mann. Der macht gerade da einen Bombenjob und ich habe, glaube ich, das erste Mal seit ganz vielen Jahren dauerhaft Bock auf eine Defense bei den Packers. Ihr? Ich würde auch sagen, dass Pettin aus dem, was an Material, an Spielermaterial da ist und an Talent auch da ist, definitiv das Beste draus macht. Wir müssen natürlich in den zukünftigen Drafts immer noch stark in die Defense investieren, aber mit dem, was da ist, macht er auf jeden Fall viel. Und man muss ja auch einfach mal dazu sagen, also unsere Verletzungen bei uns aktuell treffen die Wide Receiver und die Defense, und zwar massiv. Das hat mit Jake Ryan schon, also wir sind im Vergleich zu vergangenen Saisons noch relativ entspannt eigentlich. Aber das hat mit Jake Ryan angefangen, der sich verletzt hat, der ein Key-Part bei den Linebackern waren, wo wir ja jetzt immer noch so ein bisschen strugglen. Mal spielt ein Spiel Oren Burks das komplette Spiel, dann spielt er das nächste Spiel keinen einzigen Snap. Also es ist immer ein bisschen schwierig. Und wenn wir Jake Ryan hätten zum Beispiel, hätten wir da einen festen zweiten Mann und Oren Burks müsste nur eine Lücke füllen. Also da gibt's viele Dinge. Also wir haben mal wirklich... der erste schreibt gerade schon in den Chat Blake, also Blake Martinez ist bei den Linebackern da und sonst halt eigentlich nur junge Leute, die eigentlich alle keine NFL-Erfahrung haben oder zumindest keine Top-Level NFL-Erfahrung haben. Dementsprechend ist das alles ein bisschen schwierig. also da macht der schon eine echt gute Arbeit, Lücken zu füllen. Auch die Jungen in die Verantwortung zu nehmen und den Jungen auch Selbstvertrauen zu geben, so Probleme selbstständig zu lösen. Richtig, also ich denke mal, das wird auch gegen die Vikings wird Petin wieder irgendwo was probieren. Und ich denke auch, dass das klappen wird. Ja, also Hart ist natürlich, hat uns natürlich getroffen, einfach, wie gesagt, schon die Verletzungen defensiv. Beshaud Breeland war verletzt, dann ist ein Raven Green dafür reingerutscht und dafür ist Jamal Williams in den Slot gegangen, auf die Cornerposition zurück. Dann hat sich Green verletzt, dann musste Williams wieder zurück auf Safety, dafür ist dann Tony Brown ins Spiel gekommen. Dann hat sich Mike Daniels verletzt, der musste raus, dafür musste dann Tyler Lancaster zurück. Dann hat sich am Ende in den Key Moments war dann noch Kenny Clark angeschlagen, dann stand Montrevious Adams auf dem Feld. Ich denke, wenn alle, die jetzt angeschlagen sind, also klar, Mike Daniels fällt aus, werden wir gleich noch drüber schauen, aber wenn alle da sind, dann wird das schon was werden. Wir können ja mal jetzt noch auf die Offensive schauen. Die hat gegen die Seattle Seahawks auch nicht die Punktzahl gemacht, die man vielleicht braucht. Zwar waren es 24 Punkte, aber wenn man sich mal die Verteilung anschaut, im ersten Viertel 14 davon, im zweiten noch 7, im dritten nix und im vierten noch 3 Punkte gerade so, dann ist die offensive Produktion deutlich zurückgegangen. Vielleicht parallel dazu fällt auf, wie die Running Back Situation zurückgegangen ist. Aaron Jones hat 11 Versuche gehabt und ist in der zweiten Halbzeit, glaube ich, soweit ich weiß, nur 3-mal gelaufen. Aber gut, wenn er generell nur 11 Versuche kriegt, ist es sowieso schon ziemlich wenig. Aber diese Verknüpfung zwischen offensiver Schwäche in der zweiten Halbzeit und dass man überhaupt nicht mehr auf den Run setzt, ist übrigens auch Julian im Chat aufgefallen. Nein. Packerman ist aufgefallen. Wieso verschwindet in Halbzeit 2 immer das Laufspiel, obwohl es zuvor gut funktioniert hat? Entscheidet Rodgers das mit? Das ist die große Frage. Ich glaube, dass es definitiv öfter eine Chance gibt für Rodgers, den Ball wenigstens zu Jones zu passen, bei einem Screen oder irgendwie so kurz abzuwerfen. Oder auch ein Laufspiel draus zu machen und er sich öfters dafür entscheidet, den Ball selber in die Hand zu nehmen. Hat uns auch extrem geschadet, würde ich sagen, dass wir nicht öfters gelaufen sind, vor allem bei zum Beispiel den Third Downs, auf die wir wahrscheinlich noch ein bisschen länger zu sprechen kommen. Generell ist es einfach ein Problem, dass wir in der zweiten Halbzeit schon in mindestens 3 Saisonspielen irgendwie überhaupt nicht mehr zurückgreifen auf den Lauf, obwohl es gegen die Seahawks zugegebenermaßen auch schwieriger war. Die haben ja auch vorher angekündigt, sie wollen auf jeden Fall den Lauf stoppen und sie wollen die Packers zwingen, beziehungsweise Aaron Rodgers zwingen, sie zu schlagen. Und sie haben den Lauf gestoppt gegen uns. Das war ziemlich erfolgreich und Aaron Rodgers hat sie nicht geschlagen. So kann man das mal ganz eindeutig ausdrücken. Also ich denke, es ist eine Mischung daraus, dass generell mehr Laufspielzüge angesagt werden könnten von McCarthy, dass Rodgers den Ball zu oft zurückzieht und einfach selber was draus macht, aber dann, wenn er den Ball in der Hand hat, zum Beispiel bei diesem grottenschlechten, was war das, Third Down im letzten Viertel, wo er den Ball einfach komplett wegwirft, obwohl also irgendwie völlig in den Boden reinwirft, ohne irgendwas daraus zu machen. Das ist ja öfter passiert, dass Rodgers, er wurde 4-mal gesackt bei den Third Downs, bei 11 Third Downs wurde er 4-mal gesackt. Ist ja eine grottenschlechte Zahl. Und die O-Line war daran nicht unbedingt schuld. Und ich glaube, das ist so eine Mischung draus aus zu wenig Laufspielzügen angezeigt und dass Rodgers dann, ich weiß nicht, vertraut er Aaron Jones nicht, das kann ich mir eigentlich beim besten Willen nicht vorstellen, aber irgendwie denkt er halt, er kann es selber besser und zurzeit kann er es gerade irgendwie selber nicht besser. Er findet offene Receiver nicht, die Receiver sind natürlich auch nicht mehr offen. Ja, aber diese, das ist so eine schlechte Mischung gerade im Laufspiel, die dafür sorgt, dass da nichts zustande kommt. Na, wobei man ja auch sagen muss, also ich stimme dir zu, keine Frage. Also er hat viele, in Anführungszeichen, Checkdown-Plays einfach nicht genommen, die er hätte kriegen können, wo man auch gerade Third Downs hätte einfach ganz gemütlich zu einem neuen First Down hätte machen können. Er schaut einfach zu tief, also er will immer das Big Play haben. Man muss ganz ehrlich sagen, nur durch sowas kam diese Bombe auf Robert Tonyan zustande, der 54 Yards Touchdown-Pass. Grandioses Teil. Sowas geht halt nur, wenn man sich die Zeit lässt. Aber man hat auch ganz klar gesehen, in der ersten Halbzeit, das Laufspiel kam nie so hundertprozentig in Gang. Aber dann spielt man eine Run-Option. Run-Option? Doch, genau. Und dann kommt der kurze Pass auf Aaron Jones. Und der läuft für 15 Yards hinterher. Also Aaron Jones hat, abgesehen vom Touchdown-Pass, der echt gut war, 5 Pässe bekommen, wobei einer davon so ein weggeworfenes Ding war, hat 4 Pässe gefangen für abzüglich des Touchdowns dann insgesamt 39 Yards. Also das sind fast 10 Yards pro Fang. Und das ist grandios. Also ich meine, was will man mehr? Gerade bei Dritter und Mittellang oder sowas. Wirft den Ball kurz auf Jones, der rennt 7 Yards mit dem Ball und dann hast du 10 Yards und fertig. Und das gab's in der zweiten Hälfte gar nicht mehr. Also ein einziges Mal hat er, wie gesagt, auf Jones gepasst und das war so ein weggeworfenes Mistding. Und ansonsten kam da echt nix. Und da muss man halt ganz ehrlich sagen, da kann dann McCarthy noch so viel callen, wenn Aaron Rodgers da steht, ist Rodgers der den Ball werfen muss und dann ist Rodgers der die Entscheidung trifft, nee, ich möchte tief gehen. Also da kann man noch so viel trainieren und noch so viel machen und noch so viel callen. Rodgers ist der den Ball in der Hand hat. Wenn er ihn werfen will, wirft er ihn, wenn nicht, tut das nicht. Also da kann man viele blamen, aber ich denke da, also ich glaube nicht, dass er Aaron Jones nicht vertraut. Er sagt ja auch immer wieder, also ich glaube Aaron Rodgers ist so der größte Befürworter von Jones bei den Packers. Und er hat auch schon ganz oft jetzt, vor allem diese Saison, Anfang der Saison gesagt, ja, aber ich will Aaron Jones öfter den Ball geben. Aber er macht es halt selbst dann auch nicht, weil er halt lieber tief gehen will. Also er will halt das Spiel selbst in die Hand nehmen. Und das schadet uns letztendlich dann leider auch. Bei all der berechtigten Kritik, wenn man sich allein mal die Statistiken von Aaron Rodgers anschaut, der hat 21 Bälle an Mann gebracht von 30 Versuchen. 2 Touchdowns geworfen, keine Interception und ein Passer-Rating von 128,8. Ich würde sagen, 25 von 32 NFL-Teams würden Aaron Rodgers gerade momentan mit Kusshand nehmen. Das ist Jammern auf hohem Niveau bei uns. Aber wir sind einfach von Aaron Rodgers anderes gewohnt und deswegen ist es so ungewohnt gerade, dass er viele Bälle einfach erwirft. Also er ist mit Abstand, glaube ich, der Quarterback in der NFL, der die am meisten Bälle wegwirft. Und wir sind ein anderes Niveau von Aaron Rodgers gewöhnt. Ich glaube, das ist gerade das Problem, was wir haben mit Rodgers. Ja, sonst haben wir halt auch mal gesagt, Rodgers wird schon richten, aber mittlerweile glaube ich einfach, dass auch Rodgers nicht in der Lage ist, alles alleine zu. Ja, und was man dann letzten Endes noch ansprechen muss, meiner Meinung nach, sind mal wieder die Special Teams, die auch so. Naja, also es war nicht richtig Mist. Es war nicht so ein Mist wie ein Montgomery, der fummelt, oder ein Jamon Williams, der beim Return fummelt, aber ey, ganz ehrlich, also Hunter Bradley, wie schwer kann es sein, so einen vermaledeiten Ball nach hinten zu werfen? Ey, was der für einen Mist wirft, das ist unglaublich. Also das ist wirklich, man muss da mal genau drauf achten, vor allem bei dem einen Punt war es ganz schrecklich, den hätte J.K. Scott fast direkt kicken können, also Dropkick aus der Luft, also den hätte er fast kaum noch fangen können. Und dann aber auch bei dem verpassten Kick war es auch so, also der Snap kam irgendwo hin und ich kann nicht ausschließen, also ich weiß es natürlich nicht hundertprozentig, aber ich kann nicht ausschließen, dass J.K. Scott vielleicht auch einfach da diesen Snap dann nicht richten konnte und der Ball nicht zu 100% so stand, wie Mason Crosby ihn eigentlich gerne gehabt hätte. Und ansonsten, Trevor Davis macht seinen Job gut. Ich will ihn eigentlich nicht mehr lange bei den Packers sehen, weil eigentlich bringt er unserem Team nichts, aber, also unsere Offense nichts, aber er ist der einzige Returner aktuell, der wirklich returnen kann. Dann muss nur das Team lassen und nicht diese bescheuerten, unglaublich dummen Strafen kassieren, den 53 Yards Run, Yards Return einfach platt gemacht haben. Also Ron Zook, jetzt mach mal was. Ich würde sagen, er ist zumindest mal angezählt. Also das ist definitiv. Also ich kann, also ich, viele amerikanische Writer haben berichtet, dass Ron Zook vor allem noch da ist, weil er wohl sehr, sehr gut befreundet mit Mike McCarthy ist. Denke, sollte, also das da, ist ja eine tolle Jobqualifikation. Genau, da können wir später nochmal genauer drüber reden, über McCarthy zum Beispiel. Aber ich denke, sollte McCarthy weg sein, gibt's kein Halten für Zook. Das ist direkt der nächste. Auf keinen Fall. Also von daher, ja, also jetzt muss mal was, also jetzt gegen die Vikings ist der Moment, wo die Special Teams wirklich sich keinen einzigen Fehler, keine Strafe, nix, absolut nichts mehr erlauben können. Weil einfach jede Strafe aktuell die Playoffs kosten kann oder die letzten Playoff-Chancen kosten kann. Und dementsprechend muss es jetzt mal kommen und ich hoffe, dass es nicht wieder so schrecklich wird wie gegen die Seahawks. Ja, definitiv. Also da muss ich echt was tun. Das ist ganz grauenvoll. Warten wir es mal ab. Vielleicht wird es ja besser. Wir können es nur hoffen. So, dann schauen wir mal weiter im aktuellen Ablauf. Und zwar schauen wir uns an, was an Roster-Moves passiert ist. Und tatsächlich haben wir ganz frisch jetzt noch was reinbekommen. Und zwar haben die Packers Jake Kumerow, den Wide Receiver von der Injured Reserve List, return lassen, also beziehungsweise den zweiten Return-Spot ihm gegeben. Das heißt, sollten wir in die Playoffs kommen, könnten wir Geronimo Allison nicht mehr zurückholen. Dafür haben wir jetzt halt Jake Kumerow zurück. Ja, der kriegt, glaube ich, wenn ich es richtig im Kopf habe, den Platz von Drew Carter. Wenn der noch, ich glaube, der war noch frei, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Und ja. Kann gut sein, ja. Also jedenfalls ist Jake Kumerow zurück. Ja. Finde ich gut. Die andere Möglichkeit wäre ja noch gewesen, Geronimo Allison. Aber der darf, weil er später auf Injured Reserve gesetzt wurde, erst wieder für die Playoffs, also könnte für die Playoffs aktiviert werden, für die, je nachdem, wie vielen Playoffs-Spiele es dann am Ende sind. Sollten wir da hinkommen, aber ich glaube, momentan liegt eindeutig der Fokus darauf, die Playoffs überhaupt mal zu erreichen. Und das bedeutet jetzt aber auch, dass Geronimo Allison definitiv die Saison nicht mehr spielen wird. Auf der anderen Seite, ich glaube, wir können jetzt erstmal froh sein, dass wir die Playoffs erreichen, also wenn wir es schaffen, dann ist schon ein großes Stück geschafft. In Playoffs ist immer alles möglich. Und wenn wir die Saison hinkriegen, in die Playoffs zu kommen ohne Geronimo Allison, dann ist es erstmal ein großes Ziel. Ich glaube, da sollte man sich jetzt erstmal auf die Gegenwart konzentrieren und nicht unbedingt so sehr in die Zukunft blicken. Was wäre, hätte können sein? Hätten wir vielleicht die Playoffs dann ohne Kumerow erreichen können? Und ich weiß auch nicht, ob Allison uns dann den entscheidenden Vorteil bringt in den Playoffs, den wir brauchen. Würde jetzt auch erstmal auf die Gegenwart gucken und gucken, dass wir die Playoffs irgendwie erreichen. Ja, Kumerow ist wichtig für die Mannschaft. Und ich denke mal, wird auch noch einiges, wird schon ein Push kommen. Und Allison wäre zwar toll, wenn er zurückkommt noch zu den Playoffs, wenn wir sie erreichen, weil er eigentlich auch wirklich ein guter Defender ist. Ja, abwarten, Tee trinken. So, dann gibt's noch was zu erzählen. Da wird wahrscheinlich, also eigentlich gibt's das auch nur erzählen, da gibt's wenig zu sagen eigentlich. Und zwar wurde unter der Woche Wide Receiver Keon Hatcher aus dem Practice Squad entlassen. Dafür haben wir Tio Redding gesigned. Der war früher mal bei den Redskins, glaube ich, und bei den Lions und ist jetzt halt bei uns im Practice Squad. Das sind zwei Namen, mit denen wahrscheinlich keine Sau was anfangen kann. Von daher erwähnen wir das jetzt mal und lassen das sonst weiter unkommentiert. Ich wollte gerade fragen, wer? Wir können noch ganz kurz in die NFC North schauen. Und zwar spielen ja morgen die Bears gegen die Lions, wenn mich nicht alles täuscht. Richtig. Die Bears sind zu 99% ohne Mitchell Trubisky, dafür mit einem neuen Quarterback. Und ich bin gespannt. Ich habe vorhin schnell geschaut. Wie das Quarterback-Rating von Mitchell Trubisky im letzten Spiel war. Das war nämlich auch nicht überragend. Genau, die haben ja gespielt gegen die Vikings, gegen die wir jetzt spielen werden. Der hat ein Quarterback-Rating ein Passer-Rating gehabt von 61,9 bei einem Touchdown und zwei Interceptions und 165 Yards. Ich weiß nicht, also ich glaube, der Backup-Quarterback kriegt das auch auf die Reihe. Zur Not, keine Ahnung, wirft irgendeinen Wide Receiver, der früher mal im College geworfen hat. So viel schlecht. Also Trubisky hatte schon gute Spiele, aber das war definitiv keins von seinen guten Spielen. Und die Bears also haben ja Quarterback trotzdem gewonnen. Moment. Ein Quarterback-Rating von 61, irgendwas. Also das eine Kiste Wasser. Eine Kiste Wasser an der Goal-Line. Macht 65%. Unser Backup-Quarterback letztes Jahr, der ja jetzt bei den Seahawks spielt mit dem Namen Brett Hundley, hatte auch schon mal ein Quarterback-Rating, glaube ich, von 30x. Ja, das ist dann nur die leere Tonne Gatorade. Also, ne, wie gesagt, also ein 60er Quarterback-Rating ist eine Schande für die NFL. Deswegen, aber Trubisky, ich glaub, do Trubisky things, passiert immer wieder. Ich glaube, dass darauf können wir nicht hoffen, dass das durchgehend so bleibt. Und es hat jetzt schon so einige Quarterbacks gegeben, die jetzt die Chance genutzt haben und auf einmal da ein Bombenspiel hingelegt haben. Hier der junge Mann von den 49ers, richtig? Nick Mullins. Nick Mullins, genau. Der da auf einmal ein Spiel hingelegt hat, als ob er seit Jahrzehnten nichts anderes macht. Die Jungs, die da aus dem College kommen oder irgendwo aus der Free Agency, die haben ja alle auch irgendwo Football spielen gelernt. Das sind ja keine Nüssepflücker. Von da aus kann man es dann nie drauf verlassen, dass das irgendwo, dass dann Quarterback aushält, dass dann dahinter nur noch Gurken rumlaufen. Also da von diesem Kopfding sollten sich einige verabschieden. In die NFL kommst du nicht mit, nur weil du irgendwo mal einen Ball irgendwo von der Wand geworfen hast. Ich sehe das Problem eher darin, dass eben dann diese Leute kommen und sagen, guck mal, der hat nur ein Quarterback-Rating von XY, der ist der vierte Quarterback in der dritten Division von dem und dem College gewesen, der kann nix. Würde ich nie sagen. Also klar, hofft man immer drauf, die haben nicht mit dem Team trainiert, whatever, aber die können alle Football spielen. Kleiner Fun-Fact zu Chase Daniel. Chase Daniel hat in seiner ganzen Karriere zwei Spiele gemacht. und bisher 28 Millionen Dollar verdient. Ist das geil? Also, locker, oder? Was ist das für eine geile Bezahlung? Ich habe diese Woche was von einem Fußballspieler gelesen. Der ist 10 Jahre war der bei irgendwelchen Profiklubs angestellt und hat kein einziges Spiel gemacht, weil er sich immer mit Fake-Injuries rausgeredet hat. Und hat richtig, richtig abkassiert und nach 10 Jahren hat ihn dann keiner mehr eingestellt. Aber der war 10 Jahre beschäftigt bei irgendwelchen Clubs, bei unterschiedlichen Clubs. Vielleicht ist Chase Daniel auch so einer. Mal schauen, ob er sich noch verletzt oder ob er wirklich spielen wird. Aber gehen wir mal, lass uns mal bitte nicht über die komischen Typen da aus Chicago und die Lions, die in eigentlich nehmen wir doch alle noch wegen Mike Stafford und wegen Dr. Raketenwissenschaft als Head Coach noch Notiz von Detroit. Lass uns über unseren nächsten Gegner reden. Da bin ich eigentlich viel heißer drauf, nämlich auf das Spiel gegen unsere Freunde aus dem Norden. Ja, aber warte mal, Alex. Und zwar vorher waren wir beim Thema Injuries nicht ganz falsch. Und zwar schauen wir mal auf unsere Injuries. Leider gibt es aktuell noch keinen Injury Report, aber wir können sagen, hat Ryan Wood schon getwittert, wer komplett gar nicht trainiert hat. Und zwar sind es Kevin King und Bashaud Breeland bei den Cornerbacks, die uns beide sehr, sehr wehtun werden. Raven Green bei den Safeties, Nick Perry immer noch nicht, Lucas Patrick immer noch nicht wegen der Concussion, Mike Daniels hatte ich vorher schon mal angemerkt mit dem Fuß. Und Jimmy Graham mit seiner Daumenverletzung fällt auch noch aus. Wobei da in Wisconsin die Newsletter und sowas da alle schon schreiben, der will spielen. Genau, also Michi Büttner hat es im Chat gefragt, denkt ihr, dass Jimmy spielen wird? Da hatte Mike McCarthy, glaube ich, Anfang der Woche gesagt, dass Graham wohl zu ihm gegangen ist und hat gesagt, ey, ich spiele auch mit Verletzungen, ich spiele auch, wenn es weh tut und wenn es dem Team weiterhilft, dann werde ich das ertragen. Von daher gehe ich davon aus, dass Jimmy Graham sich wie immer so den ersten Tag aufnimmt. Also der hat ja diese Saison schon ganz oft den Mittwoch nicht trainiert. Und ab morgen oder spätestens am Freitag wird er wahrscheinlich auch ins Training wieder einsteigen. Ich werde etwas Graham ist aber auch so ein Typ. Das ist ein Typ, der geht hin, den muss ein Bein abschneiden, damit er nicht mehr auf den Platz geht. Heute war es, glaube ich, bei 24/7 Wisconsin war das heute auch. Da hatte dann auch einer gesagt von den von den Schreibern, der da wohl auch irgendwie ziemlich dicke drin ist. Der sagte halt, Graham hat gesagt, er will spielen. Er lässt sich den wohl da irgendwie da dran kleben, tapen, versteifen oder was und will damit spielen. Sehe ich bei ihm auch kein Problem drin eigentlich, weil der Typ ist auch dreimal ist schon so lange im Geschäft, der weiß, wenn er jetzt nicht spielt und dafür sein jüngerer Tight End dann halt richtig auftrumpft, dann ist sein Job weg. Ich wäre ein bisschen vorsichtiger. Also zum Ersten, sein Job wird sicher nicht weg sein, weil die anderen zwei Quarterbacks, also Kendricks und Kendricks und Mercedes Lewis spielen jetzt keine überragende Saison. Und Tonyan hat einen einzigen Pass jetzt gefangen für einen Touchdown. Der war ganz gut, muss ich zugeben. Der war ziemlich cool. Aber der wird ihm jetzt nicht den Job wegnehmen, wenn er jetzt 3 Wochen ausfällt. McCarthy hat noch gesagt diese Woche, ich glaube gestern hat er das gesagt, dass Jimmy Graham diese Woche versuchen wird, mit verschiedenen Daumenschienen jeweils, also halt im Training mal unterschiedlich Daumenschienen und so Zeug ausprobieren wird. Aber es kann genauso gut sein, dass die Packers einfach optimistischer tun, als sie in Wirklichkeit sind, zum Status von Graham, damit sich die Vikings auf ihn vorbereiten müssen. Und wenn eine bestimmte Vorbereitungszeit für Jimmy Graham draufgeht, beziehungsweise für Schemes mit Jimmy Graham, wenn sich die Defensive darauf vorbereiten muss, dass er eventuell spielt, dann ist es natürlich so, dass dafür Zeit für andere Schemes, für andere Vorbereitungen verloren geht. Kann auch sein, dass das dieses Motiv dahinter ist. Ich weiß nicht, also mit einem gebrochenen Daumen weiß ich jetzt nicht. Es ist ein Spieler, der einen Ball fangen muss. Also da ist der Daumen, würde ich mal sagen, der wichtigste Finger. Wenn sie, keine Ahnung, Ringfinger gebrochen hätte, okay, dann könnte man ja mal drüber reden. Aber man fängt den Ball ja quasi mit dem Daumen zur Hälfte. Technischer Einwand. Klar, ihr kennt alle diese Regel, Daumen und Zeigefinger zusammen und dann fangen. Wichtig ist das aber nur fürs Visieren. Die Daumen sind jetzt klar wichtig, aber im Prinzip brauchst du nur einen, der Druck ausübt. Und wenn das halt nicht der Daumen ist, der kaputt ist, geht das. Du kannst den Ball fangen, musst halt nur anders greifen. Okay. Gibt es verschiedene Techniken für. Aber Tight Ends nehmen ja meist, sind ja meistens so eher für die, sag ich mal, für die Short-Distance-Geschichten zuständig. Das war jetzt mit dem Touchdown letzte Woche eher so ein Sonderfall für einen Tight End, dass der auf einmal so alleine da rumstand und dann wirklich noch ziemlich geil gefangen hat, muss man zugeben. Wie du schon sagtest, Nick, das war schon sehr, sehr, sehr spektakulär. Aber im Prinzip brauchst du eher den Ringfinger. Aber den Finger, den du gerade angesprochen hast, Max, der ist eigentlich extrem wichtig beim Fangen. Weil du halt die ganze Hand brauchst. Das ist eigentlich eine Technikfrage. Es kann auch sein, dass er eine ganz andere Fangtechnik hat. Es gibt also auch bei den Wide Receivern Leute, die überhaupt nicht mit diesen zwei Finger, mit diesem Vier-Finger-Targeting-Tool arbeiten, sondern die wirklich nur greifen und One-Hand-Catches und sowas wie OBJ oder was. Da gibt es so viele verschiedene Möglichkeiten. Also das Fangen alleine macht, ist jetzt für den Daumen nicht so extrem. Ist zwar wichtig, wenn es der Druckfinger wäre, mit dem er den Ball dann presst, in die Hand reindrückt, in die andere. Aber auch da kann man sich umstellen. Also das können die Jungs eigentlich recht schnell. Also das sehe ich keine Probleme. Ja, also viel kritischer sehe ich eigentlich Verletzungen in der Defense. Und zwar natürlich Mike Daniels, wobei das ja absehbar war. Aber auch, dass Bashaud Breeland mit seiner Hüftverletzung nicht trainiert hat und auch Kevin King mit seiner Oberschenkelverletzung nicht zurück ist. Das macht mir ein bisschen Sorgen. Wird schwierig für die beiden. Ja, absolut. Können wir quasi schon ein bisschen in die nächste Kategorie rutschen, und zwar eine Vorschau auf das Vikings-Game. Da hatte vorher jemand im Chat gefragt, ich muss mal gerade schauen, wer das war. Juli Akolo, wie würdet ihr Thielen verteidigen? Und da muss ich ja ganz ehrlich sagen, auf Adam Thielen würde ich gerne Kevin King stellen, wenn er fit ist. Also da bei einem Adam Thielen, der so eine starke Saison spielt, hätte ich schon gerne meinen Nummer 1 Cornerback. Ich gehe davon aus, dass wenn Kevin King das nicht macht, dass dann da ein Jair Alexander stehen wird, der ihn... Der fehlt aber dann woanders. Genau, der fehlt dann halt woanders. Und wenn ich halt Kevin King habe und Jair Alexander, kann ich dann zum Beispiel gegen den Run oder sowas auch noch halt so ein bisschen benutzen. Oder in einem Blitz oder was auch immer, dann bin ich halt so viel variabler. Und ich meine, dass Jair Alexander auch gegen Top Wide Receiver stark verteidigen kann, hatte gegen Cooks zum Beispiel gezeigt oder gegen die Patriots gezeigt. Das ist ein Top Cornerback. Aber man will ihn natürlich auch nicht unbedingt dafür verheizen, einen einzelnen Receiver auszunehmen, wenn er noch viel, viel mehr machen könnte. Dementsprechend denke ich... Außerdem muss man immer noch sehen, dass er ein Rookie ist und Adam Thielen schon einige Jahre NFL erfahren hat und dass sich auch einige Moves drauf hat, um Alexanders ein oder andere Mal, vielleicht nicht bei jedem Spielzug, aber das ein oder andere Mal ein bisschen auf den Arm zu nehmen. Ja, genau. Und gerade wenn man halt Probleme hat, dann einen Safety dahinter zu stellen, der da absichern kann, dann ja, also ich persönlich würde mich sehr freuen, wenn Kevin King fit wird und nicht so fit, wie er in der Saison da einmal schon war, wo er so trotzdem, wo er gespielt hat, aber trotzdem jedem hinterhergehumpelt ist, sondern wirklich fit, dass er mit voller Leistung spielen kann. Und dann denke ich, dass ein Kevin King, man wird Adam Thielen nicht ganz platt bekommen, das geht nicht. Dafür ist Adam Thielen einfach zu gut. Aber dann wird man Adam Thielen zumindest um einen großen Part einschränken können. Und dann, wenn man Kirk Cousins, der ja auch nicht ganz so ein schlechtes Quarterback-Rating hatte wie Trubisky, aber auch kein gutes Spiel gemacht hat, zwei Interceptions geworfen, dafür aber zwei Touchdowns. Ansonsten sehen die Statistiken relativ ähnlich aus. Einfach allgemein viel mehr geworfen, weil das Laufspiel gar nicht lief bei denen. 76,5er Quarterback-Rating. Auch Kirk Cousins hatte enorme Probleme im Spiel gegen die Bears und ich denke, wenn man ihm dann Adam Thielen wegnehmen kann, dann könnte das... also ich meine, klar, dann ist immer noch ein Stephon Diggs da, aber dafür hätte ich dann zum Beispiel noch einen J.E. Alexander oder so. Wäre meiner Meinung nach wunderbar, um sowas zu verteidigen. Sehe ich ähnlich. Kirk Cousins ist ein ganz okayer Quarterback. Ich würde jetzt nicht davon reden, dass er ein überragender Quarterback ist. Total overpaid, meiner Meinung nach. Definitiv. Die Vikings haben einfach einen Quarterback gebraucht und sie haben es zumindest in der Hinsicht richtig gemacht, dass sie, wer war ihr Quarterback letztes Jahr? Case Keenum. War jetzt beim Broncos. Genau, jetzt beim Broncos. Case Keenum abgegeben haben und Kirk Cousins ist schon ein deutliches Upgrade, wenn man sich die aktuelle Saison mal anschaut. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich dem die Schlüssel für meine Franchise für die nächsten 20 Jahre in die Hand geben würde. Wie ich das jetzt bei Aaron Rodgers, okay, jetzt vielleicht bei Aaron Rodgers nicht mal die nächsten 20, aber als der zu den Packers gekommen ist, hat man das ja quasi machen können. Deswegen, seine Stats sehen, wenn man sich jetzt mal nur die Yards anschaut, ist ganz okay. 30 von 46 für 262 Yards. Aber er hat halt neben zwei Touchdowns auch zwei Interceptions geworfen. Und die Interceptions, die waren jetzt nicht irgendwie getippt und dann blöd in die Luft geflogen, sondern es waren beides Interceptions, wo er einfach zum Gegenspieler geworfen hat. Also die Bears haben gegen die Bears Defense ist natürlich auch, man muss sagen, dass die Bears Defense besser ist als die Packers Defense, sowohl vom Personal als auch teilweise, naja, vom Scheme würde ich jetzt nicht sagen, aber auf jeden Fall vom Personal besser ist als die Packers Defense. Und die haben immer schön mit zwei Safeties tief gespielt. Und die Safeties haben sich mal links verschoben, mal rechts verschoben. Die sind übers ganze Feld gerannt und haben Kirk Cousins schon einigermaßen verwirren können auch und haben dann zwei Interceptions, hat es zur Folge gehabt, wo er einfach komplett direkt zu ihnen geworfen hat. Also die sind einfach da gestanden, haben gesagt, hallo Ball, haben die Interception da. Das waren jetzt auch keine spektakulären Plays, wo er irgendwie, weiß ich nicht, halb vor den Receiver gesprungen ist aus 4 Metern und dann ein One-Handed-Catch gemacht hat, sondern es war einfach zweimal richtig schlechte Bälle. Und ich glaube, da können auch, ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, wer dieses Spiel bei uns in der Secondary spielen wird. Das weiß wahrscheinlich noch keiner. Aber es besteht auf jeden Fall die Chance auf vielleicht die eine oder andere Interception. Ja, ich denke, jetzt das Spiel wird so das erste Mal sein, kann ich mir gut vorstellen, dass man wirklich sagt, ey, ich vermisse Clinton Dix sehr, weil der hat wirklich so ein, der ist nicht so der beste Spieler an sich, aber er hat immer so ein Näschen dafür gehabt, ey, da muss ich stehen. Absolut, ja. Und das kann, glaube ich, gerade gegen so einen Kirk Cousins, wenn man den unter Druck setzt und der wirft, könnte dieses Näschen, wo er genau stehen muss, dieses i-Tüpfelchen ausmachen, um die Interception zu fangen. Aber wir werden sehen. Also ich denke mal, Kentrell Bryce wird, wenn er fit ist, spielen. Josh Jones hat auch, glaube ich, sogar 100% der Snaps letztes Spiel gemacht, wenn ich es richtig im Kopf habe. Jamon Williams werden wir sehen, wo er steht. Aber auch ein Jair Alexander ist ein richtig guter Ballhawk, Cornerback. Josh Jones, also Quatsch, Josh Jackson meine ich. Josh Jones hatte ich schon. Also es sind genug Spieler da, die theoretisch den Ball spielen können. Und wenn sie es machen, sehe ich da durchaus auch die eine oder andere Interception. Vor allem, weil man sagen muss, dass das Laufspiel von den Vikings eigentlich zwar stark ist, aber gegen die Bears absolut gar nicht funktioniert hat. Und ich denke, auch wenn wir jetzt Probleme haben, ich meine, also Wilkerson entwickelt ja schon länger, dann ist jetzt Mike Daniels noch verletzt und wir müssen damit Backups rangehen, aber trotzdem denke ich, dass wir auch die Chance haben, das Laufspiel im Rahmen zu halten von den Vikings und dann muss es Kirk Cousins richten und Kirk Cousins spielt gegen wenn fit sehr, sehr, gegen eine wenn fit dann sehr, sehr gute Secondary und dementsprechend denke ich, dass wir da durchaus Chancen haben, das ein oder andere Big Play auch mal endlich zu machen. Ich bin extrem froh, dass Kenny Clark heute trainiert hat, also zumindest nicht auf der Liste steht von denjenigen, die nicht mittrainiert haben, weil der war ja gegen die Seahawks kurze Zeit draußen, ist dann wieder ins Spiel zurückgekommen. Da bin ich extrem froh, dass der jetzt auch noch in der D-Line Ton angegeben hat und ich würde mich ehrlich gesagt nicht wundern, wenn diese Woche, vielleicht sogar heute im Laufe der Nacht oder morgen, noch eine Free-Agent-Verpflichtung von der D-Line bekannt gegeben wird, einfach um den Ausfall von Mike Daniels zu kompensieren. Hatte Mike McCarthy, glaube ich, auch Anfang der Woche gesagt. Ja, dass sie sich zusammen, genau, er hat gesagt, sie setzen sich zusammen, genau, ja. Wenn ich richtig mitbekommen habe, hat er am Montag gesagt, morgen, also Dienstag wäre quasi gestern, vielleicht war es aber erst gestern, ich bin mir nicht ganz sicher, sagte McCarthy sowas wie, ja, ich setze mich morgen mal mit Brian Gutekunst hin und dann quatschen wir mal darüber, wie wir das kompensieren können. Ich glaube, dass Tyler Lancaster hat die letzten Spiele eigentlich auch schon gut gemacht. Er ist kein hundertprozentiger Ersatz für Mike Daniels, ohne Frage, aber ich glaube, dass Tyler Lancaster da doch schon der Next Man Up ist und ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass wir irgendwen holen und der an die 100% der Snaps unserer Defense spielt. Von daher wird da auch sehr viel bei unseren Backups liegen, die da den Schritt nach vorne machen müssen. Auf jeden Fall, aber in der D-Line ist ja die Rotation, also dass man Spieler rausnimmt, neue rein tut, einfach um die Spieler frisch zu halten, ist ja extrem wichtig. Und deswegen denke ich, also ich hoffe zumindest mal, dass da noch irgendjemand kommt, der ein bisschen NFL-Erfahrung hat. Nee, richtig. Das ist ja das Problem, was wir gerade haben, ist ja auch, das Spielsystem ist relativ komplex und wenn wir da nicht, da kannst du keinen einen Mittwoch oder Donnerstag signen und der steht am Sonntag auf dem Platz. Das wird ein bisschen schwierig, würde ich sagen. Naja, man kann quasi nur ihm die einzige Aufgabe geben, wie Khalil Mack vom Spiel gegen die Packers. Renn einfach immer bei jedem Snap auf den Quarterback zu. Genau, sowas kannst du machen, weil alles andere ist blöd. Genau, oder versuch halt irgendwie, keine Ahnung, wenn jetzt in der D-Line kann man sagen, hey, nimm die A-Gap in der Mitte, guck, dass kein Lauf durch die Mitte kommt oder so irgendwas kann man, das kann man Zero-Technik ihm dann sagen. Oder obwohl Kenny Clark spielt ja meistens den Nose-Tackle, aber irgendwo irgendwelche Alignments kann man ihm geben und dann ganz klar sagen, okay, du passt jetzt genau auf, dass da keiner durchrennt für den Run. Ja, aber das Problem ist, dass der Nose-Tackle meistens auch der Captain der Defense ist. Na, und bei uns also haben wir auch Blake Martinez. Also, ja, das ist richtig. Definitiv. Aber du siehst in der Line, es ist ganz speziell. Schon alleine, wenn die Liner sich aufstellen, siehst du an den Händen, wie die Hände halten, kannst du erkennen, was für einen Spielzug die machen, ob die laufen oder Pass spielen. Weil je nachdem, wie haben die Leute das ihre Hände auf dem Boden. Sind es auf den Knöcheln, wird es ein Laufspiel, weil dann wird gedrückt. Auf den Knöcheln, dann ist es meistens ein Passspiel, weil dann gehen die nach hinten. Und wenn die auch die flache Hand auf dem Boden haben, ist es ein Laufspiel, weil die direkt hochgehen in den Kontakt, um den Platz zu machen. Zum Beispiel die O-Liner. Das sind so Kleinigkeiten, auf die man achten kann. Je nachdem. Das ist ganz witzig, wenn man mit Leuten, wenn man in der Line spielt und du hast einen erfahrenen Nose-Tackle, der kann dir direkt sagen, was passiert da, nur anhand der Hände. Und da werden sie wahrscheinlich dann, denke ich, doch eher auf jemanden zurückgreifen, der entweder schon sehr viel Erfahrung hat, dann kann der auch bestimmte Moves und Spielzüge aus spielen, weil das ist kein Hexenwerk. Also Defense ist kein Hexenwerk, das ist eigentlich alles relativ überall das Gleiche vom System her. Es wird nur anders gespielt oder eingestreut. Von daher wirst du schon jemanden finden, aber der hundertprozentig dann auf einen Nose-Tackle zu setzen, boah, dann habe ich Magenschmerzen. Würde ich lieber jemanden nehmen. Nose-Tackle ist ja Kenny Clark. Also kann mir nicht vorstellen, dass wir dass Kenny Clark irgendwie. Also wenn Kenny Clark ausfällt, wird man Travis Adams das 1:1 übernehmen, denke ich. Ja, das würde ich auch sagen. Also da muss jemand rein. Genau, also das Einzige, was halt wirklich Ersatz ist, ist der Defensive Tackle, wo halt McDaniels gespielt hat. Wo jetzt Tyler Lancaster eben quasi gefordert ist. Ich sehe eigentlich auch noch nicht mal so großen Handlungsbedarf. Also ich würde die Kohle lieber noch mal zurückliegen lassen, falls noch was Schlimmeres passiert. Warten wir es mal ab, was sie machen. Geht ja auch alles ins Salary Cap, ne? Ja, aber das ist ja jetzt nächste Saison kein Problem für uns. So viele Free Agents, die uns da verlassen. Fangen wir mal allein an mit Clay Matthews. Aber egal. Ich würde noch mal kurz aber jetzt, was... Aktuell jetzt halt, wenn du noch jemanden reinholst, fällt der in der Salary Gap. Und dann, so viel haben wir da auch nicht diese Saison. Ja gut, aber wen soll man diese Saison noch groß holen? Die Trade-Deadline ist rum. Man kann keine großartigen Spieler, wird man nicht mehr verpflichten können. Höchstens noch irgendwelche Lückenfüller. Ja, Willst du Geld für Abfall ausgeben? Also ich würde sagen, Naja, also ich denke, ja, wir sind uns einig, dass wir eine gute Defensive Line haben. Auch unsere Linebacker da gut aushelfen. Was noch vielleicht interessant ist zu wissen, was mir auch gar nicht aufgefallen ist, bevor ich es gelesen habe. Ich weiß gar nicht, bei wem genau. Ich bin mir sicher, vielleicht bei Michael Cohen, aber ich kann es nicht schwören. Dass Blake Martinez ganz oft durch so ein Antippen auf die Defensive Linemen, die noch während sie schon an der Line stehen, nochmal so ein bisschen verschiebt. Also der tippt den quasi auf den Hintern rechts, dann gehen die den Gap weiter nach rechts und so weiter. Und das verwirrt gerade junge Quarterbacks sehr, haben sie festgestellt. Und hat aber auch gegen Russell Wilson wohl ganz gut funktioniert. Ich kann mir vorstellen, dass wir sowas auch sehen werden, weil Kirk Cousins, wie gesagt, nicht so der hundertprozentige Quarterback ist, der alles perfekt kann. Und ich denke, sowas, also das ist so mein Tipp, achtet mal darauf. Ich hab mir dann im Nachhinein nochmal reingeschaut so. Und es sah echt, war echt ganz lustig, wie sowas teilweise die Offense total verwirrt hat. Ist aber für einen für einen Defensive Captain, der im Backfield steht, beziehungsweise hinter der Line, relativ normal, weil normalerweise ist der Nose Tackle, der, wie ich eben schon sagte, meistens der Mensch, der die Ansagen gibt, und der macht das dann per Voice in der Line mit Kommandos, dass die sich halt ein bisschen verschieben. Von hinten ist dann halt wirklich besser, weil da hörst du, sonst vorne hörst du das eh nicht. Also wirklich tippst du an, ist einfacher. Ist aber auch Standard, müsste man darauf achten, ist fast bei jedem NFL-Team so. Dass da immer wieder korrigiert wird und verschoben wird, weil die sehen ja, meistens sieht ja dann der Martinez sieht ja auch, wie die sich aufstellen in dem Moment. Oder wenn die noch eine Verschiebung machen. Und der D-Liner darf ja nicht mehr umswitchen in dem Moment groß. Weil sobald der hochgeht, ist die Hölle los. Also kurz zur Seite, ein Schritt geht immer, so ein halber Step. Aber das sieht man halt von hinten dann besser. Ja, dann denke, da sind wir mit unserer Offense erstmal soweit, mit unserer Defense, beziehungsweise der Vikings Offense soweit ganz gut durch. Vikings Defense braucht man nicht mehr so viel zu sagen. Ich denke, wir hatten da beim letzten Mal schon echt viel zugesagt. Ist ziemlich stark. Ist, was sehr interessant wird, die Vikings Defense ist vor allem gegen den Lauf sehr, sehr stark. Und da wird interessant halt zu sehen, ob wir weiter unser Laufspiel sinnvoll einsetzen können oder ob wir vielleicht da wirklich auf so Run-Pass-Options und dann die kurzen auf Jones, so wie wir es am Ende der zweiten Hälfte gegen die Seahawks gemacht haben, sowas zum Beispiel mehr nutzen oder ob es wieder so ein Spiel wird, wo halt Rodgers eigentlich, wo wir dann 30 Pässe und 10 Läufe haben oder so. Ich denke, da wird es interessant zu sehen, was Mike McCarthy und die Offense sich da und die Offense sich da einfach ausdenken. Also ich bin der Überzeugung, dass Aaron Jones sich an diesem Tag sicher sein kann, dass er danach Schmerzen hat. Also wie du schon sagst, Laufverteidigung ist ekelig bei den Vikings und die O-Line ist auch knüppelhart. Also die machen da nicht viel Gefangene. Also das ist wirklich eine andere Hausnummer, sag ich mal, wie die von den Seahawks. Die D-Line von Vikings mag echt, ist echt ekelig. Also da mache ich mir echt Gedanken. Aber da ist es eigentlich auch egal, da muss jeder Top-Hit sein, weil die sind nicht umsonst da, wo sie gerade sind und wo wir gerne sein möchten, an Platz 2. Ein Spiel vor uns. Eben, aber die spielen teilweise aber auch wirklich gute Spiele und verlieren die dann irgendwie noch, weil eben Cousins manchmal wieder in sein altes Ding zurückfällt und wirft wie der letzte Predator und dann wieder 3 Minuten später wirft, als wenn er der Heinz Bumsemann von Buxtehude ist. Ich weiß es nicht. Also alleine diese Geschichte ist eine Wundertüte. Aber man hat auch ganz klar gesehen, dass die Vikings gerade momentan nicht die Nummer 1 in der NFC North sind. Ich habe mir ein Spiel angeguckt gegen die Bears und die Bears waren schon auf jeden Fall dominanter und haben das Spiel auf jeden Fall auch verdient gewonnen. Ich bin mal gespannt. Ich hätte noch was ganz kurz gesagt zu ihrer Third-Down-Defense, weil wir da gegen die Seahawks so große Probleme hatten. Da hat nämlich Mike McCarthy sich zu geäußert, heute vor, würde ich sagen, 2 Stunden ungefähr. Der hat ihn nämlich sehr gelobt, hat die extra angesprochen. Hat gesagt, die haben Playmaking Ability und es sind natürlich viele Veteranen drin, die sowohl Awareness als auch Anticipation, also die wissen, was passiert quasi, haben und gegen die wird schwierig, einige Third Downs wieder. Also ich, wenn es schlecht läuft, läuft es bei den Third Downs sowie gegen die Seahawks. Generell hoffe ich, dass die Packers mal endlich wieder, wie sie es diese Saison vielleicht einmal gezeigt haben und letzte Saison vielleicht 2-3 Mal gezeigt haben, dass sie Kurzpassspiel auch eigentlich beherrschen. Und ich glaube, das kann ganz erfolgreich sein. Irgendwelche Screens so Patriots-artig auftreten, indem sie kurze Pässe zu ihren Receivern werfen, irgendwelche Bunch-Formations oder so irgendwas. Und deswegen, ich hoffe einfach mal, dass sie, ich gehe eher davon aus, dass Rodgers wieder 30 Mal werfen wird und Jones nur 10 Mal rennen wird. Ich hoffe aber trotzdem, dass Rodgers nicht jedes Mal bei jedem 3. und 4 und 3. und 3 und 3. und 2 versucht, einen 40-Yards-Pass zu werfen, sondern einfach mal bei 3. und 2 einen 3-Yards-Pass wirft. Reicht auch mal für einen Anfang. Ja, das ist schwierig. Also Rodgers ist nicht der Typ für sowas, glaube ich. Das ist nicht sein Ding. Ja, aber da werden dann auch die Titans unheimlich wichtig wieder. Und da definitiv, ja. Graham zurück, der im Prinzip ja kein Blocking-Titan ist. Graham ist kein Mensch, der sich die Finger schmutzig macht, um für jemand anders Platz zu machen. Und erst recht nicht mit einem kaputten Daumen. Genau das. Also wird er fangen wollen. Und ob das dann wieder so ein Ding wird, wie, dann kommt wieder die Frage, wie denkt Rodgers in dem Moment? Weil da kann McCarthy an der Außenlinie rumbrüllen, wie er will, und kann in das Mikro quatschen. Wenn Rodgers in seinem Film drin ist und seinen Plan macht, dann, ich glaube, der hört ihn gar nicht mehr. Ja, oder er ignoriert ihn zumindest oft gekonnt, würde ich jetzt auch mal vermuten. Das hat er perfektioniert. Naja, wir sind uns, glaube ich, zumindest alle drei einig, dass es ein extrem wichtiges Spiel wird gegen die Vikings. Es ist, ich weiß nicht, also ob es schon saisonentscheidend ist, weiß ich noch nicht genau. Aber hat auf jeden Fall das Potenzial dazu. Wenn wir deutlich gegen die Vikings verlieren, ist die Saison ziemlich sicher gelaufen mit den Playoffs. Wenn wir gegen die Vikings gewinnen, egal wie hoch, sind die Chancen gar nicht so schlecht, dass wir in die Playoffs kommen. Und dann würde ich sagen, startet Run the Table 2.0. Also ich sag mal, ich habe ein Déjà-vu zur letzten Saison, da war es auch. Hätten wir das Spiel gegen die Vikings gewonnen, wäre noch alles möglich gewesen. Verlieren wir es, ist die Saison vorbei, nur dass es diesmal früher ist als letzte Saison. War das nicht letzte Saison gegen die Panthers am Ende, wo Rodgers wieder gekommen ist? Genau. Nein. Ja, nee, aber gegen die Vikings hätten wir im direkten Vergleich noch eine Möglichkeit gehabt. Gegen die Panthers war dann das Spiel, wo endgültig klar war, dass wir raus sind. Gerade die Frage dazu, was passiert, wenn verloren wird, Saison aufgeben in Richtung Draft. Ich würde eine Saison niemals aufgeben in Richtung Draft. Niemals. Egal was ist, die Draft-Position ist es niemals wert, dass man absichtlich schlecht spielt. In der NFL, das haben schon so viele Teams probiert. Tanken funktioniert nicht. Die Browns haben es jetzt 3 Saisons lang probiert. Siehe jetzt Raiders, die gewinnen auf einmal auch aus. Ich glaube, tanken oder also generell die Saison aufgeben ist eine ziemliche Scheißidee. Das ist Blödsinn. Weil ich würde viel lieber versuchen, dann noch in den letzten Spielen ein paar kreative Plays auszupacken, die vielleicht McCarthy noch in der Hinterhand hatte. Das muss er dann wahrscheinlich auch machen, um seinen Job möglicherweise retten zu können. Darüber können wir ja gleich auch noch reden. Aber ich bin generell dagegen zu tanken und ich glaube, dass man dann eher versuchen sollte, nochmal, dass Rodgers zum Beispiel wieder in Schwung kommt für die letzten Spiele. Wenn gar kein Druck mehr da ist und es quasi klar ist, dass die Saison vorbei ist, vielleicht spielt er dann nochmal besser. Vielleicht gibt man dann vor allem noch ein paar Rookies die Chance, weil einfach, es ist egal, ob man das Spiel jetzt 50-13 verliert oder ob man das Spiel, keine Ahnung, 27-26 gewinnt und nur alte Hasen aufstellt, dann würde ich einfach mal gucken, alle Rookies, die wir gerade haben, reinzuhauen und denen noch ein bisschen Spielerfahrung zu geben, zu zeigen, so funktioniert die NFL, dass die nächstes Jahr deutlich stärker dabei sind. Ob wir das Spiel dann gewinnen oder verlieren, da würde ich mich dann auch gar nicht mehr darauf konzentrieren. Also absichtlich verlieren halte ich für eine total schlechte Idee. Aber so spielen, dass einem Sieg oder Niederlage egal ist und eher drauf gucken, Erfahrung zu sammeln, da würde ich dann eher drauf gehen. Aber ja, zum Thema Tanken hatte, glaube ich, letzte Woche, glaube ich, oder vorletzte Woche war das im NFL Network Deion Sanders was gesagt, wo es um die Raiders ging, wo jemand sagte, ja, vielleicht verlieren die jetzt mit Absicht, damit sie noch einen First Pick kriegen. Und mit vier First-Round-Picks ins Rennen gehen, sagt er auch, irgendeiner versaut einem das immer. Irgendwie, gut. Klar, bei den Browns, wie du sagtest, bei den Browns, die haben es 3 Jahre in Perfektion gearbeitet, haben aber meistens dann die Picks halt verhauen. Auch doof. Aber ich glaube, dass irgendeiner tritt dir immer vor Schienbein und versaut dir die Nummer, indem er noch schlechter spielt. Das Problem ist, wenn man so ein schlechtes Team ist, dass man das schlechteste Team in der NFL ist, fehlen einem nicht nur auf einer Position irgendeine, also dann hilft ein einziger Playmaker auch nicht dabei, die nächste Saison in die Playoffs zu kommen und den Super Bowl zu gewinnen. Und wenn die Packers Aaron Rodgers haben, muss immer das Ziel sein, die nächste Saison, wenn die Saison verloren ist, nächste Saison wieder auf den Super Bowl zu gehen. Ja, mit Aaron Rodgers ist es überhaupt nicht, also keine andere Möglichkeit gibt es da. Wie sagte letztens am Anfang der Saison einer von, ich glaube es war hier Kollege Nägler, Packers sind selbst mit einem mittelmäßigen Team immer Super Bowl Contender. Punkt. Ganz eindeutig. Genau. Gibt's von euch sonst noch was? Ansonsten würde ich mal meinen Tipp abgeben fürs Spiel. Ja, dann fang doch einfach mal an. Was glaubst du denn? Wie geht's aus? Also, ich würde sagen, wir gewinnen mit 4 Touchdowns von Aaron Rodgers. Der fängt sich mal wieder. Und das gibt dann 28 Punkte plus noch ein Field Goal. Sind wir bei 31. Und die Vikings schaffen 24 Punkte. Das heißt ein 31-24. Kein einziger Rushing Touchdown? Von mir aus. Dann gibt es 3... Es gibt auf jeden Fall mindestens 3 Touchdowns, da komme ich in meinen Bold Predictions noch dazu, von Aaron Rodgers. Also da machen wir eben 3 Passing Touchdowns in einen Rushing Touchdown, aber mehr wird's nicht, dafür ist die Run Defense von den Vikings zu gut. Auch im Short Yardage Spiel kurz vor der Goal Line. Ja, Red Zone sind die verdammt stark, stimmt. Boah, ich denke mal auch, dass wir irgendwie 27 zu, boah, jetzt wird schwierig. 21. 27, 21, das ist eine gute Zahl. Werden 2 Field Goals machen, alles gut. Ich bleib einfach bei dem Stand vom ersten Spiel, minus den Touchdown am Ende, den die Vikings durch die Refs geschenkt bekommen haben. Und damit sind wir bei 29 zu 21 für uns. Klingt doch mal ganz gut. Ja. Ich habe heute nur eine Bold Prediction abzugeben, aber ich muss ein bisschen länger dafür reden, deswegen ganz kurz. Also, Aaron Rodgers ist der Quarterback, der in den letzten 10 Spielen in der NFC North 26 Touchdowns geworfen hat. 0 Interceptions in den letzten 10 Spielen in der NFC North und ein 115,6 Passer Rating. Wenn Aaron Rodgers in diesem Spiel gegen die Vikings 3 Touchdowns wirft und keine Interception, also er darf auf jeden Fall keine Interception werfen, dann ist er der Spieler mit den meisten aufeinanderfolgenden Touchdowns ohne Interception dazwischen gegen jede, also gegen einen beliebigen Division seit 2002. Deswegen sage ich nämlich, dass Aaron Rodgers 3 Touchdowns werfen wird. Aaron Rodgers. Und dann schafft er, dann ist er nämlich der beste Quarterback in der Geschichte. Nein, nicht in der Geschichte, seit 2002 nur. Der 29 Touchdowns ohne Interceptions gegen die eigene Division geworfen hat. Momentan auf Platz 1 ist übrigens ein Quarterback, den wir alle kennen. Aaron Rodgers aus Green Bay. Der hat es in der Saison 2013 bis 2015 hat er 28 Touchdowns geworfen, ohne Interceptions. Das ist nämlich meine Bold Predictions. Drei Passing Touchdowns von Aaron Rodgers. Der sieht den Stat nämlich auch und ist dann motiviert. Ja, wohl, ja, doch. Ich glaube, Stats interessieren ihn angeblich ja nicht so, aber ich glaube, Du glaubst, du kennst ihn besser? Ich würde einfach mal sagen, dass jeder Quarterback irgendwie auch die Stats guckt irgendwo, weil das ist das Einzige, was bleibt. Besonders in der NFL sind Stats ja eh total hyped. Die machen ja sogar für den Klogang und sowas machen die Stats. Also das ist wirklich Wahnsinn. Aber ich glaube einfach mal, dass ihn diese Statistik weniger interessiert als andere Statistiken. Obwohl, ich würde mich freuen, wenn es so ist. Also ich finde die Bold Prediction cool. Also die ist schon Hut ab. Ne? Also, red nicht zu lange um den heißen Brei, Alex. Deine Bold Prediction ist gefragt. Ja, und da kommen wir zu dem Problem. Ich habe nämlich keine eigentlich. Ich behaupte einfach mal Aaron Jones, weil ja eben auch gesagt wurde, die Rush-Verteidigung der Vikings ist so stark. Ich behaupte, 2 Touchdowns durch Aaron Jones, der einfach mal so dermaßen die durcheinander wirbelt. Und das wäre, glaube ich, was, womit man ihn richtig wehtut, weil da sind sie, glaube ich, sich eigentlich sicher, dass da wenig passieren wird. Ich glaube auch, dass gegen die Vikings Aaron Jones eine größere Chance hat als zum Beispiel irgend so ein Power Runner wie, was weiß ich jetzt bei uns zum Beispiel, Jamal Williams, weil durch die Defensive Line von Vikings kommt man nicht so mit Vollgas und Vollspeed durch. Die sagen einfach, hallo, hier stehen wir. Und dann war es das. Aber wenn Aaron Jones so über die Außen geht, dann hat er vielleicht auch ein paar Chancen, ein paar gute Plays zu machen und vielleicht auch deine 2 Touchdowns. So, dann haben wir jetzt 2-mal Offensive Bold Predictions. Bleibe ich wie schon öfter mal bei meiner Defense und sage, wir werden mindestens 4 Turnover kreieren. Davon wird mindestens einer zu einem Touchdown zurückgetragen werden. Oh. Uiuiuiuiuiuiui. Und dann muss ich ganz ehrlich sagen, 4 Turnover. 4 Turnover. Ich muss ganz ehrlich sagen, Kirk Cousins hat letzte Woche 2 geworfen. Also das heißt letzte Woche vor ein paar Tagen 2 Stück geworfen. Dalvin Cook spielt auch nicht so grandios und hat, wenn ich es richtig im Kopf habe, auch gefummelt. Ja. Sind schon 3. Und unsere Defense, unser Kyler Fackrell, wird auf Khalil Mack noch einen drauflegen. Spaß beiseite. Also ich glaube, dass wir da durchaus Möglichkeiten haben. Die hatten letzte Woche 3 Turnover. Ich glaube, das ist diese Woche wieder möglich. Setz noch einen drauf, machen wir 4 draus und auch den Defensive Touchdown der Bears übernehme ich 1-1. Gerne, keine Ahnung, einen Interception Return von Jair Alexander und dann gib ihm. So, da haben wir zum Abschluss, kommen wir jetzt nochmal hin und schauen nochmal, weil wir ja live sind, ein bisschen in den Chat und lesen da so die ein oder andere Frage. Julian zum Beispiel fragt, nächste Saison neuer Head Coach und Bell im Backfield. Neuer Head Coach ist durchaus möglich, je nachdem wie die Saison ausgeht. Wenn wir in die Playoffs kommen, würde ich mal sagen, na, wird trotzdem wahrscheinlich schwierig. Also ich würde sagen, es kommt vor allem drauf an, wie die Packers spielen, nicht unbedingt, wie die Ergebnisse sind. Ich glaube, sein Vertrag läuft ja aus nach der Saison. Ja, wir haben er hat ja so ein One-Year-Contract bekommen letztes Jahr. Genau. Das heißt, sein Vertrag läuft aus. Also gefeuert wird er wahrscheinlich nicht. Bei ihm wird dann einfach der Vertrag nicht verlängert. Ich glaube, diese dramatische Geste von rausschmeißen haben die Packers nicht nötig und so läuft es eigentlich auch nicht in Green Bay. Aber ein neuer Head Coach ist durchaus möglich, wenn wir jetzt noch gegen die Vikings verlieren, gegen die Bears, gegen die Falcons verlieren. Und dann vielleicht nochmal 1 verlieren, irgendein blödes, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass wir einen neuen Head Coach nach der Saison haben werden. aber sollten wir es irgendwie in die Playoffs schaffen und ganz okay spielen, dann, je nachdem, kommt es drauf an. Wenn McCarthy unbedingt will, kriegt er wahrscheinlich nochmal eine Saison dran gehängt. Ja, ich sehe auch Rauswurf, sehe ich nicht. Wie gesagt, vielleicht will er selber noch mal was anderes machen und sucht sich noch eine neue Herausforderung. Ich sehe, die zweite Frage finde ich eher dramatischer. Bell im Backfield? Ernsthaft? Bell? Was wollen wir mit dem? Mein Gott, also wenn man einen Lockerroom auseinandernehmen wollen, dann kann man das auch, kann man eine Handgranate da reinwerfen, aber wir brauchen kein Bell. Wir haben schon ganz gute Erfahrungen gemacht, Bennett, mit Leuten, genau. die im Lockerroom irgendwelche Probleme bereiten. Vor allem muss man ja sagen, dass einfach Aaron Jones auch einfach einen richtig starken Job macht. Jetzt, letzte Woche hat er angefangen, sich auch so ein bisschen zu so einem Dual Threat zu entwickeln, dass man ihn auch anspielen kann per Pass. Was wollen wir halt auch einfach mit Bell? Also er ist viel zu teuer. Wir haben Aaron Jones noch 2 Jahre, glaube ich, im Rookie-Contract. Der ist für uns viel, viel wertvoller als ein Le'Veon Bell, dem wir 20 Millionen in den Hintern schieben müssten. Und dann haben wir unseren halben Cap für Bell und Rodgers verbrannt. Also das sehe ich nicht. Kann ich mir nicht vorstellen. Mal ernsthaft, wenn ich gesehen habe, Also wenn Bell wirklich, alle haben ja immer gesagt, oh, das ist so ein super toller Typ, das ist mein Bro, mein was nicht alles und das ist so ein toller Mann und ah. Aber wenn ich sehe, wie die dem sein Lockerroom zerfetzt haben, sie haben ja, also gut kann das wohl nicht gelaufen sein. Bei Bell haben sie ja relativ schnell schon, also der eine O-Liner hatte doch, glaube ich, auch irgendwann zwischendurch mal getweetet, der verdient so viel wie wir alle zusammen oder so, oder er verdient im Monat so viel wie der eine von uns im Jahr oder so. War der Offense-Cap. Die waren da alle nicht glücklich mit. Also es gibt bei Earl Thomas zum Beispiel waren viele auf seiner Seite, aber bei Le'Veon Bell, glaube ich, war zumindest die O-Line komplett absolut unglücklich damit, dass er so ausgezögert hat. Allein schon die Geste, seinen Umkleideschrank auszuräumen, nachdem klar war, dass er für die Saison und wahrscheinlich auch, also definitiv auch nicht mehr zu den Steelers zurückkommt, locker aufgemacht, Zeug rausgegriffen und verteilt. Das sagt ja schon einiges aus über das Verhältnis von dem Team zu Le'Veon Bell. Wobei am Anfang hat der O-Line-Captain, also der Offensive-Captain, das ist, glaube ich, der Dienstälteste bei den Steelers überhaupt. Der O-Line-Captain. Also der O-Line-Captain. Der im Prinzip das Sagen da hat. Auch im Locker-Room wohl einer, der wirklich so ein Silberrücken. Der hat halt ganz klar gesagt, am Anfang war es so, wir haben ihn alle unterstützt, wir haben verstanden, dass er mehr Geld haben möchte. Das war auch ein. Aber immer wieder so dann via Twitter und via, wo er dann irgendwelche komischen Bilder, irgendwelche Smiley, Kommentare, so mit so Ansatz, nur mit so kleinen Spitzen gegen die Steelers. Hat er dann gesagt, und das war auch bei NFL Network, hat er dann gesagt, irgendwann reicht es. Irgendwann muss man sagen, okay, es hat nicht funktioniert. Und wenn einem dann was an den Leuten liegt, mit denen man zusammen jahrelang geblutet hat und gekämpft hat, dann kommt man zurück und sagt, okay, jetzt lass uns arbeiten, was Earl Thomas ja gemacht hat. Er hat gesagt, okay, ich komme zurück. Und dann reden wir und dann, aber klar war der auch pisst nachher mit dem Mittelfinger. Aber da hat sich. Der Unterschied ist generell, aber auch der Mittelfinger. Bell hat sich generell mit dieser Aktion so viel verscherzt, mit diesen Posen daneben. Aber der Mittelfinger von Earl Thomas ging ja nie gegen seine Teamkollegen. Also Earl Thomas hat sich immer den Hintern aufgerissen. Der hat in den Spielen eine richtig gute Leistung gemacht. Dieser Mittelfinger ging einzig und allein in Richtung der Executives, also die ihm eben keinen Vertrag gegeben haben. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Thomas mit irgendeinem Mitspieler Beef hatte. Also Nein. Die haben den alle unterstützt, die waren alle voll auf seiner Seite. Aber ja, naja, also ich persönlich glaube, dass Bell für uns absolut kein Thema ist. Da wäre eher Thomas zum Beispiel noch ein Thema, eventuell. Ah. Aber Also Bell ist meiner Meinung nach absolut kein Thema, würde mich sehr, sehr wundern, zumal wir ja, also auch mit guter Kunst jetzt nicht die sind, die dafür bekannt sind, riesig teure Spieler zu sein. Ja, wirklich. Nächste Frage. Noch passend vielleicht zu McCarthy und so weiter. Könnte ein erneutes, also von Marcel, könnte ein erneutes Scheitern in der Playoffs auf Jahre gesehen vielleicht besser sein, als sich im letzten Moment dort reinzuwirken und alles bleibt beim Alten? Quasi haben wir die Frage ja schon beantwortet, aber vielleicht noch ein Aspekt. Reinen Tisch machen gibt es eigentlich nicht. Das heißt, was heißt reinen Tisch machen? Also, dass man Headcoach rausschmeißt und dass man vielleicht noch den Special Teams Koordinator rausschmeißt, weil vor dieser Saison wurde ja schon deutlich umgeräumt und sind einige Stühle wurden gerückt. Also wir haben einen neuen General Manager, wir haben einige neue Position Coaches, wir haben einen neuen Offensive Coordinator, wir haben einen neuen Defensive Coordinator. Da hat sich schon einiges geändert. Also ich weiß nicht, ob da jetzt ein neuer Head Coach. Nein. Klar, ist das die größte Position, aber ob das so viel bringen wird, wage ich auch irgendwie zu bezweifeln. Eine neue Philosophie, ja. Meistens unterscheiden sich die Coaches nur durch ihre Art, wie sie Spiele, wie sie die Teams aufstellen und diese Geschichte mit den mit der Philosophie und so. Aber nee, das. Klar, wird es vielleicht einen Schub geben und wenn es ein Junger ist, vielleicht kommt auch mal was ganz Neues auf den Platz. Wie bei Sean McVay, wo ich absolut begeistert von bin. A, ist der Mann ein totales Brain, der weiß wirklich noch Spielzüge von vor 6 Jahren, die er mal gecallt hat und sagt ja auch genau, bei welchem Spiel das war. Pervers eigentlich, aber er macht's. Ich glaube nicht, dass das was bringt. Nein, außer wenn du wirklich jetzt ein ganz neues System einbaust, aber dann ist die Frage, ob dann die Position Coaches und OC, DC, ob das noch alles so passt. Also ich glaube nicht, nein. Also bei ich glaube auch nicht. Nach, generell nach ganz, ganz wichtig ist und wo ich auch echt böse werde, falls das nicht so ist, dass wir Mike Patton nächste Saison halten, egal wer Head Coach ist, egal ob Mike McCarthy weiter Head Coach ist, ob wir einen neuen Head Coach kriegen, ist mir total wurscht. Patton macht so eine gute Arbeit in der Defense, den rauszuwerfen, wäre einfach nur falsch. Ja, auf jeden Fall. Das ist, glaube ich, der Lichtblick dieses Jahr. Was ich noch zu McCarthy sagen würde, ich würde sagen, dass trotz dem Gehate von echt vielen Packers-Fans gerade, weil es gerade nicht gut läuft, er trotzdem zum oberen Drittel der NFL-Coaches gehört. Und wenn wir ihn rausschmeißen, bin ich mir zu 100% sicher, dass er innerhalb von 2 Wochen einen neuen Job bei einem anderen NFL-Team hat. Ja, klar. Auf jeden Fall. Und, er ist ja auch an sich kein schlechter Coach. Das Problem ist bei ihm ja aktuell nur so ein bisschen, dass er so festgefahren ist und einfach aus seinem System und aus seiner Haut nicht rauskommt. Und ich denke, wenn er dann mal in einem neuen Team ist, er hat keinen Aaron Rodgers mehr und ist einfach sich gezwungen, was überlegen, selbst mal wieder was zu machen, dann ist ein Mike McCarthy auch definitiv wieder besser. Also es gab ja nicht umsonst so diverse Gerüchte über einen Tausch einfach mit Mike Tomlin, weil es bei den Steelers ja vermutet wurde, dass es bei denen auch so ist. Also mittlerweile ist es ja irrelevant, weil die Steelers echt eine starke Saison spielen, aber mal abgesehen jetzt von dem Spiel gegen die Ravens, was eher, naja, gegen die Ravens sind die Steelers irgendwie immer kacke, aber das ist der Angstgegner, genau, ja. So wie bei uns die Falcons so ein bisschen. Aber an sich ist McCarthy ein guter Trainer, keine Frage. Dann hätte ich zum Abschluss noch einmal, ist nicht ganz eine Frage, aber von Nadja auch im Chat, vielleicht gäbe uns so ein wichtiger Auswärtssieg den entsprechenden Kick für den Rest der Saison. Es wirkt doch oft wirklich oft so, als glauben sie nicht daran, gewinnen zu können. Was denkt ihr dazu? Stimme ich absolut zu. Aaron Rodgers hat darüber auch schon geredet sogar und hat gesagt, diese Momente zum Beispiel, Run the Table oder was, wie hieß es vor 2 Jahren? Vor 2 Jahren war es Run the Table und letztes Jahr kam Handel in Relax. The Wave. Ach so, Relax. Ja, nein, das war ja Quatsch. Relax, genau, wo er im Lockerroom gesessen ist und einfach nur gelächelt hat. So ein Moment, hat er gesagt, der muss entstehen aus einer Situation raus. Der muss, den kann man nicht erzwingen. Und so ein Auswärtssieg, der erste Auswärtssieg der Saison, gegen einen Divisionsrivalen, den man sowieso hasst, der letztes Jahr Aaron Rodgers eine Verletzung zugefügt hat, die Saison quasi in den Eimer geworfen hat, gegen den man jetzt nur unentschieden gespielt hat im Hinspiel, auswärts bei wirklich einem ungeliebten Team, wo bei jedem beschissenen First Down dieses Scheißhorn tutet, wo ich wahrscheinlich schon wieder einen Ton ausmachen muss, weil ich mich so drüber aufreg. Oh je, auf jeden Fall. Die sind so motiviert, die Packers. Und wenn sie dieses Spiel, egal wie, am besten noch knapp im vierten Viertel durch einen Pick Six von Kirk Cousins gewinnen oder irgendeinen genialen Touchdown von Aaron Rodgers, ich glaube auf jeden Fall, dass es der Moment sein kann. Das Team ist eigentlich nicht schlecht. Offensiv nicht schlecht, auf keinen Fall, und defensiv auch nicht schlecht. Da fehlt, glaube ich, gerade wirklich nur so ein Funke, der überspringt. Und ich bin mir fast sicher, dass ein Sieg gegen die Vikings, egal wie es am Ende ausgeht, das Spiel, aber dass das so diesen letzten Funken denn entzünden kann, der gerade noch fehlt, um durchzustarten für den Rest der Saison. Weil das Saisonprogramm gegen Ende hat nur noch zwei schwere Spiele, die Bears und die Falcons, die würde ich als halbschwere Spiele bezeichnen. Und sonst kommen keine richtig, richtig, richtig guten Gegner mehr. Deswegen, die Motivation sollte auf jeden Fall da sein für die Packers. Und wenn sie gewinnen, kann das ein richtig gutes Signal sein. Andererseits, wenn sie verlieren, ohne jetzt hier einen großen Dämpfer spielen zu wollen, dann ist die Saison wahrscheinlich gelaufen. Das heißt, sie haben auch einigen Druck. Ja, Football ist ja generell auch viel Kopfsache. Ist einfach so. Du versuchst in den Kopf des Gegners zu kommen. Du versuchst in die Köpfe generell der Gegner zu kommen. Irgendwie auch mit der Leistung des Spiels. Du denkst im Prinzip in dem Moment schon ans nächste Spiel. Wenn du eine der Top-Teams der Liga dominierst, wissen die anderen direkt so, oh scheiße, das wird hart. Du bist schon mal irgendwo so im Kopf drin. Es ist ein Mindgame. Und da denke ich, klar, wer ist A, ist es ein Rivale, mehr noch für viele ist es ein Derby, wie beim Fußball Schalke gegen Dortmund. Das ist, es sind für viele diese Vikings-Spiele mittlerweile. Ich bin da eher so der Verfechter. Die Vikings sind zwar scheiße, aber ich mag die Bears noch weniger, weil ich da so eher aus den 80ern komme, wo die Vikings eigentlich gar nicht interessant waren. Das war so wie bei Detroit. Aber ich glaube, das wird ein enorm wichtiges Spiel. Wie ihr schon sagtet, wenn wir das gewinnen, ist alles noch möglich. Wenn nicht, können wir im Prinzip anfangen zu planen für nächste Saison. Ich glaube aber, dass jedes Spiel jetzt einen Push gibt. Du kannst jetzt gegen Minnesota gewinnen und verlierst danach gegen, keine Ahnung, jemand anders. Jedes Game, was wir jetzt gewinnen, ist ein Push, weil umso mehr du in den Lauf kommst, umso einfacher wird's. Wenn du eh die Scheiße an den Hacken hast, dann spielst du verkrampft, weil du willst gewinnen. Und wenn du dann so einen starken Gegner wirklich mal dominierst und dem auch wirklich zeigst, wo der Herr im Haus ist, da kannst du eine ganze Menge mit reißen, auch im Kopf der Spieler selber, auch in deinem eigenen Team. Dann platzen viele Knoten, das kennt man ja auch vom Fußball auch, bei Stürmern, die ja monatelang nicht treffen, dann hauen die auf einmal zwei eine Bude rein und machen dann danach direkt einen Hattrick. Genauso ist es beim Football auch, du setzt halt unheimlich viel Druck frei dann, den du vorher hattest. Und da denke ich mal schon, dass es wichtig wäre. Klar, es ist nur ein Teil, ein kleiner Teil, aber das kann wichtig werden. Punkt. Ja, kann ich eigentlich allem nur zustimmen. Ich denke, wenn wir jetzt gewinnen, dann ist die Stimmung erstmal gut. Dann gilt's, okay, gegen die Cardinals ist wirklich ein Pflichtsieg. Dass, wenn man das verliert, egal was sonst passiert, wenn man gegen die Cardinals verliert, braucht man gar nicht über Playoffs reden. Dann gegen Atlanta und die Bears werden die zwei nochmal die kritischen Dinger danach. Aber jetzt die Vikings sind das Spiel, wo man wirklich sich das Selbstvertrauen holen muss, dann später auch in Chicago nochmal zu gewinnen und dann die Season durchzuziehen. Und gerade weil wir auswärts so eine schlechte Bilanz haben und vermutlich in den Playoffs, wenn dann nur ein Wildcard-Team sein werden und dann auch immer nur auswärts spielen, muss man ganz ehrlich sagen, entweder wir spielen auswärts gut und fangen uns auswärts, dann haben wir eine Chance auf irgendwas, oder wir verlieren auswärts gegen die Vikings, kommen auswärts immer noch nicht in unsere Spur, dann kannst du auch, ey, selbst wenn wir dann noch mit Glück in die Playoffs kommen, dann ist es sowieso verloren, weil wenn du auswärts einfach so mies bist und hast dann nur einen Wildcard-Spot, dann bist du halt weg. Aber ich glaube, dass wir das machen können. Ich glaube, wir gewinnen gegen die Vikings und dementsprechend verabschiede ich mich für diese Woche von euch und viel Spaß beim Gucken. Ja, ich wünsche euch auch was alles Gute. Wir sehen und hören uns und Go Pack Go. Tschüss auch von mir. Noch ganz kurz eine Anmerkung. Und zwar würde ich sagen, dass ihr das Spiel gucken könnt um 2.20 Uhr Sonntag auf Montag in der Nacht. Gibt's bei The Zone mit dem NFL Game Pass. Und glaube ich, das war's. The Zone Game Pass. Könnt ihr live reingucken. Das wird, glaube ich, ein Highlight. Ja, dann bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss. Ciao.